Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, 17. Kapitel, Vers 1 bis 8. 6 Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder, Jakobus und Johannes, mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus: Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du willst, baue ich 3 Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn! Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr, außer Jesus. Gott segne dieses Wort. Verklärung des Herrn. Ja, in diesem Bibelvers hier lernen wir von der Verklärung von unserem Herrn Jesus Christus, die Verklärung des Herrn. Und Verklärung ist also das Wort, lasst euch da nicht irgendwie beeindrucken von, das ist halt, es gibt kein anderes Wort, um das zu beschreiben, was hier passiert ist. Aber es ist eine einzigartige, es ist auch nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte und das wird auch nicht wieder passieren, ist die Verklärung. Und warum ist das hier wichtig? Worauf kommt es hier an? Also hier bestätigt sich dann eben unser Jesus Christus, hat ja gesagt, dass er eben das Gesetz und die Propheten in sich ja vereinnahmen wird. Das beschreibt er an anderer Stelle vor diesem Ereignis. Und hier wird das also tatsächlich wahr. Und er spricht also mit Elia, dem Propheten, und Mose, also der uns ja auch das Gesetz, also das Gesetz Mose gegeben hat, also die 10 Gebote unter anderem. Ja, und hier manifestiert sich das, also kommt das eben wirklich zum Ausdruck. Und das ist erstaunlich, denn wir haben also hier wieder unseren Herrgott. Erinnert ihr euch an die Taufe Christus? Geht nochmal zurück, lest, was in der Taufe Jesus Christus passiert ist, wo die Dreifaltigkeit manifestiert ist. Und hier haben wir eben Petrus, der eben auch Zeuge ist mit Jakobus und Johannes, und er weiß einfach nicht, was er sagen soll und sagt dann einfach: Sollen wir hier ein Altar, also eine Hütte, dir zu Ehren aufrichten? Und dann kommt also die Stimme Gottes gleich, sagt dann: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Unser Herrgott stellt das also sofort richtig. Und das ist eben Gottes Testament, sein Ausdruck, dass das wirklich Gottes Sohn ist und Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und das wird dann eben bestätigt durch den Tod Christus am Kreuz und dann eben seine Auferstehung, wo er dann Sünde, Tod, Teufel und alles Böse ein für alle Mal überwältigt und besiegt am Kreuz. Und hier bestätigt sich das dann wieder. Und ich würde euch einladen, auf jeden Fall das nochmal in Bezug zur Taufe Christus zu sehen. Hier geht eben Christus, hat er nur noch ein paar Tage oder ein wenig Zeit, bevor das Kreuz nun auf ihn wartet. Und die Verklärung Christus ist so entscheidend, denn hier haben wir wieder unseren Herrgott in seiner Allmacht sprechend und gibt uns also das Versprechen, dass dies wirklich Gottes Sohn ist. Und das wird dann eben bestätigt durch die Auferstehung. Und wir, die wir dann in diesem neuen Bund, der alte abrahamische Bund, der ist immer noch gegeben, Aber in diesem neuen Bund können wir auch als nicht-jüdische oder als egal wer wir sind, jeder Mensch kann zu Christus kommen. Und das ist die Einladung. Also wir müssen das uns mal zu Augen führen. Und ja, dieses ist ein einzigartiges Ereignis, ist nicht im Johannesevangelium, aber in den anderen Evangelien könnt ihr die Verklärung des Herrn nochmal nachlesen und dazu würde ich euch einladen. Und lieber Jesus, wir danken dir für dieses Ereignis, die Verklärung, wo du verklärt wurdest und wo du mit Elia und Moses sprichst. Und das kannst auch nur du. Wir können nicht mit den Toten sprechen und sollen das auch nicht, aber das kannst nur du. Und wir haben also einen kleinen Vorgeschmack hier auf das, was uns im Himmel, also im Paradies, erwartet. Und wir sind dankbar für diese Wahrheit und auch, dass du hier nun Gesetz und Propheten in dir vereinnahmst und das getan hast am Kreuz, was wir nie tun könnten und den Weg geöffnet hast. Weißt du, auch den Vorhang im Tempel dann zerrissen hast, von oben nach unten, und somit der Weg frei ist, für jeden, der als reuiger Sünder zu dir kommt, in eine persönliche Beziehung mit dir einzugehen. Und wir danken dir für Jesus, für all das und vieles mehr, was du für uns getan hast. Beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.